Masken runter, Gehirn an. Wir lassen uns nicht verarschen. Unsere Regierung ist am Arsch. Rücktritt Landesregierung. Rücktritt Bundesregierung. Impfzwang für Politiker. Impfzwang für Lobbyisten. Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Freiheit klaut. Weg mit den Lügnern. Pharma-Lobbyisten, eure Zeit ist abgelaufen. Korrupte Politiker, eure Zeit ist abgelaufen. Steckt euch die Maske in den Arsch. Steckt euch den Test in den Arsch. Steckt euch die Quarantäne in den Arsch. Steckt euch die Ausgangssperre in den Arsch. Merkel in den Knast, Söder in den Knast, Maas in den Knast, Steinmeier in den Knast, Spahn in den Knast, Drosten in den Knast, Wähler in den Knast.